Sie schon mal eine psychische Erkrankung, die durch ein Übermaß an Informationen verursacht wird. Die Betroffenen klagen über zunehmende Lähmung analytischer Fähigkeit, Aufmerksamkeitsstörung, allgemeine Unruhe, Angst, Nervosität oder Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen.